Die Wolfsschanze. Am Nachmittag des 22. Juni 1941, mit Beginn des Unternehmens Barbarossa, verließ Hitler Berlin. Erstmals ging es in das neu errichtete Führerhauptquartier Wolfsschanze, etwa 10 Kilometer östlich der ostpreußischen Stadt Rastenburg gelegen. Das Barackenlager war von der Organisation Todt gebaut worden. Es existierten bombensichere Bunker, und die gesamte Anlage war mit Tarnnetzen wie ein Dach überspannt, so dass die Bunkerwege und Gebäude aus der Luft nicht eingesehen werden konnten. Fortwährend arbeitete man an weiteren Sicherungs- und Ausbaumaßnahmen. Die Anlage war ausgerüstet mit einer voll funktionsfähigen Logistik. Von hier aus konnte Hitler Staat, Partei und den Krieg führen. In die Präsidialkanzlei nach Berlin gab es täglichen Kurierverkehr. Nahe Angerburg, etwa 25 Kilometer von der Wolfsschanze entfernt, war das Oberkommando des Heeres, kurz OKH, stationiert. Zweimal täglich kamen Vertreter des OKH zur militärischen Lagebesprechung herüber, meistens per Bahn in einem alten Eisenbahnwaggon. Der hielt am eigens errichteten Bahnhof Görlitz im Sperrbezirk des Führerhauptquartiers. Die Wolfsschanze hatte ein eigenes Bahngleis und am großzügig ausgebauten Bahnsteig wurden auch Staatsbesucher offiziell empfangen. Die Anlage wurde durch zwei Sperrkreise gesichert. Es gab alle möglichen Sonderausweise, die jeweils nur einen beschränkten Zutritt gewährten. Außerdem musste man die Tagesparole kennen. Der Ausweis mit den weitestgehenden Befugnissen war mit einem roten Diagonalstreifen gekennzeichnet und erlaubte den Zugang zum Sperrkreis 1, dem Führersperrkreis. Wir vom Begleitkommando mussten uns um all diese Dinge nicht kümmern. Wir hatten unser Sesam öffne dich, und das wurde seinem Namen auch in der Wolfsschanze gerecht. Während das Hauptquartier des OKH, wegen seiner Lage am Mauersee, Mauerwald genannt, etwa 1500 Soldaten, Offizieren und Generälen Platz und Schutz bieten musste und die Ausmaße eines kleinen Städtchens erreichte, nahm sich die Wolfsschanze äußerst bescheiden aus. Das betraf nicht nur die Größe, sondern auch die Ausstattung. Wir vom Begleitkommando waren in Holzbaracken im inneren Sperrkreis untergebracht. Die Holzwände wurden erst im Lauf der Zeit durch Beton verstärkt. In unserer Unterkunft befand sich die einzige Stelle, in der man unkontrolliert die Schwelle zum Führersperrkreis überwinden konnte. Eigentümlicherweise stand die Baracke nämlich zum Teil im Sperrkreis 2 und zum Teil im Sperrkreis 1. Anders gesagt, in der einen Ecke des Gebäudes befand man sich im Sperrkreis 1, in der anderen im Sperrkreis 2. Hitlers Bunker war hauptsächlich ein einfacher Arbeitsraum. Es gab daneben einen Schlaf- und einen Waschbereich, sowie ein recht kleines, mit einem Tisch und einigen Sesseln ausgestattetes Wohnzimmer. Bormann, nach seiner Ernennung zum Chef der Parteikanzlei, natürlich von noch gewichtigerem Rang, hatte seine Unterkunft gegenüber von Hitlers Räumlichkeiten. Göring wohnte nahe der Bahngleise, und Himmlers eigene Feldkommandostelle lag etwa eine halbe Stunde entfernt und nannte sich, der Gegend entsprechend, Hochwald. Wir sollten mit Hitler in der Wolfsschanze die längste Zeit des Krieges verbringen. Die ersten Tage in diesem Sommer 1941 waren nahezu perfekt, die Meldungen von der Ostfront grandios und alle zeigten sich in bester Stimmung. Ich hatte zunächst einmal gar nichts zu tun. Der Telefondienst wurde von Wehrmachtsangehörigen erledigt. Für die Post- und Kurierdienste wurde mein Kamerad Helmut Beermann als Verantwortlicher bestimmt und die Begleitung von Gästen übernahm der RSD. Meine Aufgabe beschränkte sich darauf, mich in Hitlers Reichweite herumzudrücken, um mögliche Aufträge entgegenzunehmen. Aufregendes spielte sich aber nicht ab und die Stimmung wurde allgemein immer informeller. Um es rundheraus zu sagen, wir haben gefaulenzt. Mit dem Auto machten wir immer weitere Ausflüge in die herrliche Umgebung. Ich war begeistert von der Schönheit der Landschaft der masurischen Seenplatte. Abends saßen wir in unserer Baracke und spielten Karten, meist Tarok. Es blieb auch Zeit, sich neben Hitler um ein kleines Rehkitz zu kümmern, das uns eines Tages zugelaufen war. Wir fütterten es mit Erdnüssen, und schon bald wusste das schlaue Tier sehr genau, wo wir die Leckerei aufbewahrten. Es bediente sich also selbst. Dazu lief es die Stufen zu unserer Baracke hinauf, schubste mit der Schnauze die Tür zur Stube auf und schleckte die Nüsse vom Boden. Meine Kameraden und ich ließen natürlich absichtlich die Türen auf, und manches Mal kam das Reh bis zu uns ans Bett heran, wenn es nicht gleich fand, wonach ihm gelüstete. Weniger angenehme Erlebnisse hatten wir mit wesentlich kleineren Tieren. Mücken. Sie waren eine regelrechte Plage. Die Biester quälten uns entsetzlich. Ohne unsere Netze um den Kopf wären wir bei lebendigem Leib gefressen worden. Für einen Kameraden hatte die Insektenplage noch ganz andere unerwünschte Folgen. Ordonnanzoffizier Fritz Darges, vormals Adjutant von Martin Bormann, stand eines Tages mit den Händen in den Hosentaschen in der Nähe von Hitler und erwartete dessen Befehle. Dieser sah gerade einen Stapel Papiere durch, ich hielt mich nicht weit entfernt von den beiden auf. Plötzlich begann eine Mücke hartnäckig um Hitlers Kopf herumzuschwirren. Wütend und unbeholfen schlug er mit dem Papierstapel nach dem Tier, ohne jeden Effekt jedoch. Das verfluchte Ding zeigte sich völlig unbeeindruckt und landete nach der wilden Fuchtelei immer wieder genau auf der Stelle, von der Hitler es zu verscheuchen versucht hatte. Ich sah, wie Fritz Mühe hatte, sich das Lachen zu verkneifen. Der Führer, unterlegen im Luftkampf mit einer Mücke, Fritz hatte sich nicht vom Fleck gerührt, hielt die Hände weiterhin in den Hosentaschen vergraben und grinste. Hitler blieb das in seiner Erregung nicht verborgen. Er sah Fritz scharf an. »Wenn Sie nicht einmal in der Lage sind, mir ein solches Vieh vom Leibe zu halten, dann haben Sie in meinem Stab nichts verloren.« Fritz verstand sofort. Er packte seinen Koffer. Noch am Abend war er auf dem Weg an die Front. Der Tagesablauf in der Wolfsschanze folgte bald einem ebenso eingespielten Ritual wie auf dem Berghof. Gegen Mittag empfing Hitler die Generäle, Alfred Jodl und Wilhelm Keitel, zu einer ersten Lage. Nach dem Tee gegen 18 Uhr war die zweite angesetzt und gegen Mitternacht gab es noch eine weitere, ungefähr knapp halbstündige Besprechung. Dazwischen lagen die Mahlzeiten um 14 Uhr das Mittagessen, um 19:30 das Abendessen. Nach der nächtlichen Kurzbesprechung setzte sich Hitler noch einmal mit den Adjutanten und Sekretärinnen zusammen. Er machte dann gewissermaßen Feierabend, und es war strengstens verpönt, irgendein politisches oder militärisches Thema anzusprechen. Wir Kameraden zogen uns deshalb häufig ins Casino zurück, um uns über die neuesten Meldungen von der Front zu unterhalten. Hitler speiste im Casino 1, wir im Casino 2. Während der Aufenthalte des Sonderzugs in der Wolfsschanze versorgte uns die Mitropa mit Köstlichkeiten. Ansonsten wirkte hier Krümel, der Koch. Er war ein sehr kleiner Mann, der neben uns Hühnen vom Begleitkommando noch winziger erschien. In seinem Küchenreich hatte er einen Spruch aufgehängt: Wer den Krümel nicht ehrt, ist des Kuchens nicht wert. Was zuerst da war, der Spruch oder der Spitzname, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls hätte der Name nicht besser passen können.